Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um ein Kleidungsstück, ein sehr wichtiges, gehen, nämlich die deutsche Kittelschürze. Und dieses Kleidungsstück, das ist für manche ein Traum, für manche eine Alltagsgeschichte, für manche sogar etwas ganz, ganz Besonderes, weil es sie eigentlich nicht mehr so viel gibt. Man hat heutzutage viel mehr Kleidung, die man trägt und nicht mehr so schont. Aber in Zeiten, wo man sie schonen wollte oder nicht genug an Abendgarderobe oder Ausgehgarderobe hatte, da war die Kittelschürze für Haus und Garten, so schreibt unsere Renate Schauer, auch ganz, ganz wichtig für das Alltägliche und manchmal auch für Sonntag mit dazu. Meine Mutter, Anneliese Schmidt, unsere frühere Mitarbeiterin, hat diese Kittelschürze als Modell getragen und zwar für einen Katalog, für den sie fotografiert wurde darin. Und es war eine ganz feine Kittelschürze, sogar mit einer schönen Taille, also im Grunde fast ein Kleid. Und in diesem Kleid hätte sie natürlich auch sicher, wie viele es gemacht haben, auch einkaufen gehen können oder überhaupt irgendwo hingehen können. Es war aus Baumwolle. Man hat für Abendkleider andere Stoffe verwendet, vielleicht nicht die Baumwollstoffe, aber wenn man schick am Sonntag sein wollte, so hat manche Begeisterte oder Kittelschürzenträgerin im Allgemeinen eine ganz besondere getragen. Dazu heute ein bisschen mehr und auch ein Gespräch, das Renate Schauer und ich geführt haben, und zwar wirklich über eine Tasse Kaffee. Es war eine sehr freundliche Unterhaltung, denn es geht auch darum, dass es ganz verschiedene Familien gibt, in denen wir groß geworden sind. Und das kommt natürlich dann auch zur Sprache, denn meine Mutter liebte die Kittelschürze nicht und Renates Mutter hat sie gerne getragen, und zwar täglich und auch am Sonntag. Und dazu kommt jetzt unser Gespräch. Wie gesagt, Sie kommen im Prinzip mitten rein. Wir haben uns sehr fröhlich unterhalten und Renate hat gemeint, dass diese Kittelschürze, über die sie jetzt wesentlich mehr recherchiert hat, ein großes Stück vielleicht unserer neuen Unterhaltung sein würde. Auf jeden Fall ist sie es heute. Und wir wünschen Ihnen bei diesem Gespräch viel, viel Freude. Vielleicht haben Sie auch uns etwas zu erzählen von Kittelschürzen, können jederzeit uns gerne dazu was schreiben oder auf den Anrufbeantworter sprechen. Wir würden uns freuen. 813-254-5088 in den USA oder Sie schreiben uns an info@germanradioshow.com. Wir auf jeden Fall würden uns freuen. Sie wird mein Leben prägen. Wir sitzen jetzt hier, Renate Schauer und ich, und lachen herzlich. Guten Tag, wir sind im Kulturspiegel. Wir reden nämlich über diese Kittelschürze. Und die Kittelschürze, die hat was, also für meine Mutter hatte sie immer die Idee der, auch der Hausfrau, die sie nicht sein wollte. Meine Mutter wollte immer elegant sein, in schönen Abendkleidern. Und am Tag war sie in der Apotheke beschäftigt mit auch einem Kittel, aber mit einem Berufskittel, ja, also sie hat da im weißen Kittel gearbeitet und das war für sie kein Abwaschen, ja, die haben Pillen gedreht, die haben auch Sachen mit der Hand gemacht, aber du, wir reden jetzt mit dir darüber, dass es jetzt also auch vielleicht eine Art Liebe zur Kittelschürze oder Liebe zu dem, was sie darstellt, was, sag mal was dazu, mich interessiert, ob man die Kittelschürze lieben muss um ihrer selber willen, ihrer selbst willen, oder um sich an Mutter zu erinnern. Denn deine Mutter hat ja Kittelschürze getragen. Ja, mich interessiert was ganz anderes. Okay. Mich interessiert, wie mich die Arbeit mit diesem Text beeinflusst hat. Ja, ja, den Text, den du aber vor vielen Jahren geschrieben hast. Ja. Hast du, da habe ich eine Ausstellung gehabt, Anfang der 2000er Jahre war das. Und da ging es, das war so ein mehr Verliebtsein. Dieses ganze Stück war sehr persönlich. Du hast es jetzt ein bisschen anders geschrieben. Wir bringen das auch gleich. Aber das war Mutter, Mythen und im Englischen Memories, also Alliteration, Erinnerungen. Ja? Und die Erinnerung an Mütter, da kam bei dir das Rascheln des Kleides der Mutter zur Ausnahme und der Alltag war in einer Zeit des Aufbaus, des Wiederaufbaus, hat man sich konzentriert auf Arbeit, auf Arbeiten im Haushalt, im Garten. Und in meiner Mutterrichtung war sie also auf einen Beruf hin fixiert. Und nicht, was möchtest du jetzt von mir wissen? Ich möchte wissen, warum dieses Stück, was du damals geschrieben hast, wie das zu dem steht, was du jetzt geschrieben hast. Denn es ist ein bisschen anders. Ja, ich habe so das Gefühl, ich habe mehr Kittelschürzenverstand gekriegt. Auch mehr recherchiert. Ja, mehr recherchiert. Und ja, ich habe, wie gesagt, mein Wissen, diese Bandbreite meines Wissens hat sich verbreitert. Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass es unterschiedliche Kittelschürzen gibt. Ich kannte ja nur die Arbeitsschürze und die weißgestärkte am Sonntag, vor der man Respekt hatte, die also dann gebügelt und das hat einfach Eindruck gemacht. Das Sonntags, ja. Und dann habe ich ja auch das Bild von deiner Mutter gesehen und diese Kittelschürze ja praktisch als fast wie ein Kleid dasteht. Und dann dachte ich mir, da muss ich schon nochmal drüber nachdenken, weil zum einen ist die Kittelschürze sehr praktisch. Man kann in den Taschen alles unterbringen. Das habe ich also bei der ersten Fassung des Textes schon rekapituliert, weil alles, was da in den Taschen ist, würde man sonst irgendwo hinlegen und dann schwer wiederfinden. Ob das nun Schlüssel sind oder was weiß ich. Den Zettel mit dem, was man einkaufen möchte. Ja, zum Beispiel. Oder heute noch machen muss. Ja, und dann hat sich einfach bei mir das alles gedreht und wir haben jetzt ja auch Internet und da kann man nachgucken, was da alles geschrieben steht und da dachte ich mir, ja eigentlich ist das ein Gewand für Freiheitsliebende, also man kann ja auch drunter anziehen, was man will, man kann auch gar nichts drunter anziehen, es kümmert niemanden, ja. Es sei denn, man ist im Film. Und man hat einen schönen Busen wie die Gina Lolo Brigida oder Sophia Loren. Sophia in Italien wurde das schon in Filmen auch gerne verwandt, wie ich gelesen habe. Ich kann aber nichts dazu sagen, weil ich die Filme nicht kenne. Ja, aber die richtigen Kleider hatten Reißverschlüsse und diese Kittelschürzen, die können man auf und zu knöpfen. Vielleicht hat das auch was. Wenn die Filme so angelegt sind, hat es wohl eine Bewandtnis. Genau, da hast du recht. Also gut, so, aber das war jetzt nicht der, das hat man erfahren. Für mich ist es jetzt inzwischen ein Kulturgut geworden und nicht mehr nur meine Erinnerung. Genau. Und deswegen denke ich, wenn ich mich mit dem Ding noch länger befasse, sollte ich doch diese, die ich aufgehoben habe von meiner Mutter, das war eine sonntägliche, die noch irgendwo im Schrank zu finden sein wird, mal anprobieren, wie ich da drin aussehe. War es nur eine gerade oder war die tailliert? Oh, du fragst Fragen, das ja, kann ich dir leider nicht. Sie war ein hübsches junges Mädel, hat dafür für einen Katalog posiert und hat mir also immer wieder gesagt, mit 93 noch, diese Sache habe ich nie angezogen. Also ihr war das nämlich auch als Kulturgut und als Gesellschaftsstellung wichtig, dass sie dass sie es nicht anzieht. Dass sie es nicht anziehen musste. Also dass für sie die Hauptrolle nicht in der Küche war. Ja, und deine Mutter hat dann wie abgespült ohne Schürze? Wir hatten eine Geschirrspülmaschine. Aha. Ja, schon lange. Gut. Und wir haben in Amerika gelebt in den 60er Jahren. Also in dem Moment, wo sie geheiratet hat, waren es ein paar Jahre, wo sie vielleicht ohne diesen Luxus ausgekommen ist. Und dann noch selber Sachen gemacht hat. Aber mehr als eine Halbschürze habe ich an meiner Mutter, glaube ich, nie gesehen. Also das war dann aber auch nur um... Dann hat die auch keine Kohlen aus dem Keller geholt und nein, solche Sachen. Nein, Holz geschlichtet. Nee, oder wie nicht. Meine Mutter... Stadtkind. im Garten nach Mohrrüben geerntet und Unkraut gejätet. Das hat sie nach dem Krieg, sie hat in der Landwirtschaft gearbeitet als Landwirtschaftselevin und hat dort Rüben verzogen. Also das hat sie bestimmt nicht. Was hatte sie da an? Ja, das weiß ich nicht. Da war sie 15, kann ich nicht sagen. Mhm. Ja, aber ich bin, da gab es sicher auch Sachen. Arbeitskleidung. Ja. Und das war auf einem Gut. Also das war ein großes Gut. Und was die da als Flüchtlinge, wie gesagt, hatten oder nicht hatten, das war dann wenig. Und dann hat man natürlich geschont. Aber Großmutter hat ihr ein schwarzes, langes Abendkleid und der Schwester auch mit auf die Flucht eingepackt. Mhm. Also man hatte auch was, wo man schnell noch auf den Ball gehen konnte, wenn man das hätte können. Mhm. Ja. Sehr vorausschauend. Finde ich auch. Also meine Großmutter war Offiziersfrau und die wusste, dass man erstens auf jeden Zufall gespannt, also dass man darauf immer vorbereitet sein muss, auf jede Situation. Absolut. Auch wenn sie selber das dann nicht mehr im Leben konnte, weil sie nach einem Autounfall recht lediert war. Aber meine Mutter, wie gesagt, hat als Mädel, als sie mit 17 nach Wiesbaden kam, unten sofort das war das Haus eines Tanzstundenbesitzers, eines Tanzschulenbesitzers, Egon Bier. Und da hat meine Mutter ab dem ersten Tag Tanzstunde mitmachen dürfen. Also jetzt haben wir doch deine ganzen Erinnerungen durch und kommen nochmal zu dem Kulturgut Kittelschürze vielleicht zurück. Wie gesagt, in dem Haus war dann also das mit der Kittelschürze nicht. Da war dann Hilfe im Haushalt doch für meine Großmutter und die hat wahrscheinlich eine Kittelschürze angehabt. Aber das weiß ich auch nicht. Und jetzt du hast das Personal nie zu Gesicht bekommen, oder wie? Also meine Mutter hat mir von denen erzählt, aber ich habe mir die nicht bildlich vorgestellt. Mhm. Fotos gibt es von denen nicht. In Amerika, ja, da hatten wir ein Mädchen, die uns Kinder betreut hat und die hat aber, während meine Eltern dann Gesellschaften hatten fürs Auswärtige Amt, hat die mit serviert. Und da gab es ein Servierschürzchen und ich habe auch eins bekommen als Kind. Ein Servierschürzchen, ich habe nämlich Nüsse rumgetragen. Siehst du, also ich habe da auch mitgemacht. Siehste? Und jetzt geht's, hast du denn mit dem Feld geholfen? Unkraut jäten und so. Ich habe Unkraut gejätet. Ja. Mit was an? Ich habe nie eine Kittelschürze angehabt als Kind, das kann ich nicht. Aber ich hatte Schürzen, das ist ganz klar. Zum Abspülen gab es nichts weiter als eine Schürze und teilweise hat man eben auch bei Tisch war es eigentlich so, dass man die ablegen sollte, dass man zum Essen dann nicht mit Schürze erschien, außer mit der weißen Gestärkten am Sonntag. Da konnte man sich zu Tisch setzen, aber da hatte ich ja keine. Ja, und deine Mutter blieb zu Hause am Sonntag und machte das Essen oder mit, also Schürze wurde dann auch, war das auch eine Arbeitsschürze oder war das eine Vorzeigeschürze? So wie Männer haben doch so bunte Jacken im Haus getragen, als so eine Art Hausjacke? Du sprichst von ganz anderen Schichten. Aha, okay. Wir unterhalten uns hier. Auf also wir, hier. Ja, wir also, vergleichen gerade ja, mit Äpfel und, mit. Und Äpfel, mit ja. Ja, also gut. Aber wenn die Mutter die Kittelschürze anhatte sonntags, als was? Das weiß ich nicht mehr. Ja, das weiß ich. Blieb sie zu Hause? Ja, wo hätte sie hin sollen? Kirche zum Beispiel. Ja. Also, und sie hat ja draußen Rock und Bluse angezogen, hast du jetzt? Ja. Okay. Also, aber sonntags blieb man dann zu Hause. Ja, okay. Man könnte auch spazieren gegangen sein. Und was dann? Hätte sie sich dann umgezogen? Ja, natürlich. Ja. Auf alle Fälle. Mhm. Auf alle Fälle. Denn, wie gesagt, das ist, also bei dir sagst du, es ist Trennung zwischen im Haus und außer Haus. Ja, da hat sie schon, das habe ich zwar dann eigentlich auch nicht so doll gefunden, warum gehst du nicht mit der Schürze gleich, die anderen gehen doch auch, aber das wollte sie nicht. Also da, ja, so das sind alle Kamellen, ich muss ehrlich sagen, das sind, also diese ja, wie man damals gedacht hat, so sehr habe ich mich jetzt damit noch nicht beschäftigt, wie gesagt. Könnte also, aber kommen, also das ist was, wo du jetzt Lust hast drauf. Ja, ich habe noch viel mehr Lust auf alte Sachen, aber ich würde es eben nicht mehr so, also ich würde es nicht mehr nur auf die persönliche Stufe stellen, sondern mich interessiert eigentlich, was passiert in der Gesellschaft, was hat sich verändert und wodurch hat sich's verändert und was macht es mit uns? Ja. Also Kleidung an sich. Ja, Kleidung an sich ist ja heute so, du kannst dich ja beschmutzen von oben bis unten. Es gibt ja sowieso jede Menge Wegwerfkleidung in Anführungszeichen. Ja, man kauft billig ein, dann gefällt es nicht mehr nach einer Woche, dann schmeißt man es weg. Also ich bin ja eher so eine Vertreterin für Nachhaltigkeit, auch wenn ich das Wort nicht so gerne mag, dass man sich einfach vernünftig eindeckt mit Kleidung und die dann auch schont. Man muss die ja nicht gleich ramponieren. Man kann ja auch zu dreckigen Arbeiten oder zu Arbeiten, die Kleidung strapazieren, was Altes anziehen oder etwas, was man dann immer wieder zu diesen Tätigkeiten trägt. Mhm. Aber das ist heutzutage, gilt es in vielen, vielen Kreisen als altmodisch, aber es kommt wieder. Die Sachen, dieses Bewusstsein kommt wieder, weil wir ja unseren Planeten nicht mehr so plündern wollen, damit er in Zukunft unseren Kindern und Enkeln auch noch zur Verfügung steht, ohne dass sie größere Sorgen erleiden müssen. Ich darf mich jetzt ganz herzlich bei Renate für dieses nette und unterhaltende Gespräch bedanken. Und ich möchte Ihnen jetzt natürlich, wie auch Renate, denn sie liest es Ihnen ja vor, die Geschichte über die Kittelschürze, die Renate geschrieben hat, bringen. Und Renate hat sie, wie gesagt, hier vorgelesen. Und jetzt kommt also das Rascheln des Kleides, was aber in die Richtung Kittelschürze führen wird. Hier also die nette Geschichte zur Kittelschürze. Das Rascheln des Kleides von Renate Schauer. Das Rascheln des Kleides. Das Rascheln des Kleides war etwas Ungewohntes. Es war das Kleid, dessen Oberteil vorne mit Perlen bestickt war. Mutter zog es sehr selten an. Doch an diesem Weihnachtsabend gehörte es anscheinend zum Programm. Wie das Glas Sekt. Sonst gab es Tafelwasser und für Vater Bier. Heute stießen Mama und Papa mit stilvollen Gläsern an und schauten einander dabei lächelnd in die Augen. Die Eleganz, die das Kleid meiner Mutter verlieh, wirkte wie ein Zauber auf meine Kinderseele. Ähnlich verzaubert waren wir Kinder, als in unserem kleinen Dorf bei Hochzeiten die Braut im langen weißen Kleid und mit Schleier an uns vorbei zur Kirche zog. Vorneweg die schmetternde Blaskapelle, dahinter drein die Gäste in ihrem Sonntagsstaat. Sonst sahen wir im Alltag die meisten Frauen nur in Kittelschürzen. Das war die gängige Kluft für Haus, Garten und Feld, die aus Nylon mit teilweise seltsamen Mustern wurden bevorzugt. Nur am Sonntag bekamen die besseren zum Einsatz. Weiße aus Baumwolle, gestärkt und exakt gebügelt. Sie flößten uns Respekt ein. Ich habe weder die einen noch die anderen gemocht. Dass Kittelschürzen praktisch waren, war schon im Ersten Weltkrieg in Amerika Thema. Man sprach von Professionalität, Hygiene und Modernität, die sie ihren Trägerinnen verleihe. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte sie in vielerlei Branchen eine Rolle. Ich erinnere mich zum Beispiel an den kleinen H.O., einen Lebensmittelladen in Dresden, in dem meine Tante tätig war. Die Kittelschürze war dort Berufskleidung. Nicht alle legten sie zum Einkaufen ab. Meine Mutter gehörte zu denen, die sich für die Öffentlichkeit umzogen. Außer Haus trug sie Rock und Bluse, erst Jahrzehnte später dann auch mal eine lange Hose. Mir erlaubte sie nicht, in einer Jeans zur Schule zu gehen, als das auch für Mädchen immer mehr zur Mode wurde. In den sehr kalten Wintern auf der Fränkischen Alb legten sich die dicken Strumpfhosen oft unschön in Falten und ich wurde in den von meinen Cousinen geerbten Röcken als altmodisch verlacht. Wenn ich also Hosen tragen wollte, dann allerhöchstens Hosen mit Steg um den Fuß, wie man sie nur noch auf der Skipiste sah. Auch die von ihr erlaubte Rocklänge, die sie als brav durchgehen ließ, lieferte mich dem Spott meiner Klassenkameradinnen aus. Ich wehrte mich. In der Nacht griff ich zur Schere und nähte den gekürzten Rock um, damit am nächsten Morgen niemand mehr etwas an dem Resultat ändern konnte. 1971, so erinnere ich mich, kam ich von einer Reise aus Köln in einem bodenlangen Rock mit Rüschen nach Hause. Zugegeben, er passte nicht wirklich in unser Dorf, aber ich fand ihn schön und man muss ja schließlich auch mal manches ausprobieren. Beim Küchendienst eine Schürze umzubinden, war Mutters unumstößliche Regel. Für das Schonen unserer Kleider, weil die wöchentlichen Waschtage in der Waschküche für sie anstrengend waren und der Aufwand groß. Ein Kessel wurde für die vorher eingeweichte Kochwäsche geheizt. Mit einem Stampfer wurden in einer Wanne Wäschestücke regelrecht malträtiert, wie ich fand. Irgendwann schaffte sie eine Schleuder zum Auswringen an, aber die alles erleichternde Waschmaschine gönnte sie sich noch lange nicht. Mein Widerstand gegen die Kittelschürze kommt daher, dass ich sie als Symbol für die treusorgende Hausfrau sah. Ich lehnte die mangelhafte Wertschätzung dieser Backstage-Arbeit ab. Auch wenn ich schließlich meine Ablehnung der Kittelschürze aufgegeben habe, ein sonntägliches Exemplar habe ich aufgehoben, zur Erinnerung. Vielleicht sollte ich es mal anprobieren. Und nun dürfen wir uns beide, Renate und ich, bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie uns zugehört haben. Vielleicht haben Sie selber auch Geschichten zu erzählen. Ich habe sogar auf dem Weihnachtsmarkt in Deutschland vor kurzem, wir sind jetzt im Jahr 2024, habe ich mit einer Dame gesprochen, die gesagt hat, ja, die Kittelschürze, das war doch ein ganz, ganz tolles Kleidungsstück. Das hat meine Mutter auch immer angehabt. Also jedem, dem Sie davon erzählen, die kennen das. Und vielleicht haben Sie damit auch Erinnerungen an Ihre Mütter oder vielleicht tragen Sie sie selber. Es gibt sie ja wieder. Also, wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Woche. Denken Sie mal drüber nach. Vielleicht sammeln Sie jetzt mal Geschichten oder fragen andere, ob Sie Geschichten dazu haben. Die Kittelschürze, wie der Neffe unserer lieben Therese Thielke, auch gesagt, ja, darin sehe ich immer meine Mutter. Also, vielleicht sehen Sie das auch so oder wie meine Mutter, wie gesagt, es gar nicht haben wollte, dass sie in der Kittelschürze gesehen wurde. Das sind wieder zweierlei Arten, sich mit diesem Kleidungsstück auseinanderzusetzen. Ich darf Ihnen viel Gesundheit wünschen. Seien Sie nett zueinander, eine gute Woche. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye. Vielen Dank für die Technik von unserem Bill Davidson, unserem Produzenten. Und ich bin am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt eine tolle Woche wünscht und bis wir uns nächste Woche wiederhören zu einer neuen Sendung. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch. Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Von Susanne Nielsen für Sie gesehen. Auszüge aus unseren Rezensionen. Napoleon. Ridley Scotts Film Napoleon erzählt die Geschichte des Lebens des französischen Generals und späteren Kaisers, der sein Volk nach den turbulenten Jahren der Revolution vereinigte. Der Film ist vor allem eine Geschichtsstunde, zu sehen, wie Joaquin Phoenix kämpft, schwankt, stolpert, fällt und stoisch sein Streben nach Macht fortsetzt, in Schlachten in Frankreich, einem Krieg mit Russland, zwei Verbandungen und durchgehend widerstandsfähig bleibt, ist anstrengend. Dabei konzentriert sich Scott auf Napoleons Liebe zu seiner Frau, Josephine. Dieser Film führt uns durch Napoleons Leben. Es beantwortet weder Fragen noch gibt auf den Charakter des französischen Führers eine Antwort. Er folgt dem Außenseiter aus Korsika aus seinem stetigen Aufstieg vom Captain, der siegreich und loyal in der Zeit der Französischen Revolution konsequent zum General aufsteigt, für seine Siege belohnt wird und die Strafe für seine Niederlagen ohne Groll hinnimmt. Wir beginnen mit der Französischen Revolution und den letzten Tagen der Marie Antoinette. Und letztlich ist der Film ein ziemliches Unterfangen und ein historisches Puzzle. Teilchen. Während der Film seine Lebensgeschichte erzählt, trägt er zwar zur historischen Authentizität bei, weist aber auch einen Mangel an der Darstellung Napoleons auf. Es ist ein Mann, der sich selbst in der Weise von Ägypten, den alten Königen in Ägypten, bis zum Kaiser in Frankreich krönt. Und er ist einzigartig gewesen. Am Ende ist es aber nicht der Krieg, sondern die Liebe zu seiner Frau, die ihn besiegt. Überlebensgroß Maestro. Der Name Leonard Bernstein weckt Ehrfurcht bei jedem, der etwas über diese überlebensgroße Persönlichkeit in der Welt der amerikanischen Musik weiß. Maestro ist der perfekte Titel für diesen Film, mit Bradley Cooper und von ihm, denn er spielt Regisseur und Hauptrolle gleichzeitig. In der Schlüsselszene fängt Cooper den absoluten Überschwang ein, der vom Künstler ausgeht und von seinem Publikum in Hülle und Fülle zurückgegeben wird. Völlig in die Musik versunken, dirigiert er das Orchester in Mahlers Resurrection, Auferstehung, unter dem Gewölbedecken der Kathedrale. Der perfekte Rahmen für diese ikonische Szene. Bernstein ist seine Musik, scheint der Regisseur zu sagen, und sie gibt uns so viele Facetten, dass nur flüchtige Einblicke möglich sind und Lust auf mehr macht. Er unterliegt diese Episoden mit unterschiedlichen Titeln bzw. Musikstücken aus Bernsteins Werk. Die meisten werden West Side Story kennen und er bietet Cameo-Auftritte von Mentoren des Maestros wie Aaron Copland, von Brian Krugman gespielt, um uns an Bernsteins amerikanisches musikalisches Erbe zu erinnern. Bernsteins Musik, eine Mischung aus Klassik und Moderne, schroff und unberechenbar, wie die schnellen Sprachmuster, die Cooper ebenso perfekt nachahmt, wie die wilden Körperbewegungen des Maestros beim Tanzen oder Dirigieren. Die Geschichte dreht sich um Lennys Beziehungen zu Menschen, die ihm mit Bewunderung und Hingabe folgen. Cooper zeigt, wie Bernstein mit ihnen spielt und wie sie in Gegenwart eines Genies sein unstillbares Kontrollbedürfnis akzeptieren. Aber das ist vor allem die Geschichte von Bernstein und der Schauspielerin Felicia Montealegre-Cohn. Gespielt von Carey Mulligan, die sich mühelos von einer bezaubernden jungen Frau zu einer eleganten Begleiterin an der Seite des berühmten Ehemanns entwickelt. Sie wird zum stillen Mittelpunkt für den Maestro, Begleiterin an der Seite Mutter, Vertraute und zum gesellschaftlichen Barometer, dem er treu und verpflichtet bleibt. Und obwohl er jeden liebt und schöne junge Männer auf musikalischen Spielplätzen wie Tanglewood und in ruhigeren Fluren zu Hause umarmt, kehrt er zu Felicia zurück und bleibt an ihrer Seite und an der seiner Kinder, als selbst sie ihr Leben nicht mehr meistern kann. Die schauspielerischen Leistungen von Cooper und Mulligan sind hervorragend. Der Regisseur porträtiert den reinen Bernstein mit seinem übervollen Leben voller Kreativität und Lehrtätigkeit in seinem ständigen Streben nach Erfüllung, um eine emotionale Lücke zu füllen. Mulligans Anwesenheit kanalisiert Felicias zentralen und lebenslangen Einfluss auf den Maestro. Die Nebendarsteller wirken vergleichsweise blass. Die gut inszenierten Nahaufnahmen von Cooper passen perfekt zu Bernsteins überlebensgroßer Persönlichkeit, die sich spät im Leben von aufgeregtem jungen Dirigenten an der Carnegie Hall zum gealterten Maestro entwickelt. Das Make-up bildet Bernsteins Gesicht nach, sein welliges Haar wechselt von dunkel zu silbergrau. Maestro ist ein Film für Anhänger, der uns durch anekdotische Szenen aus dem Leben des Maestros führt, diejenigen, die es kennen, daran erinnert und andere dazu bringt, noch viel mehr herausfinden zu wollen. The Wish. Im 100. Jahr seines Bestehens greift Disney auf einige seiner ursprünglichen Erfolge zurück, auf die Magie, die es mit absoluten Favoriten wie seinem abendfüllenden Zeichentrickfilm Schneewittchen geschaffen hat, seinen ersten Technicolor-Wunder der Animation mit synchronisierten Stimmen und bezauberndem Bildhintergründen. Seine Protagonistin und ihre kleinen Freunde spielen im Wald. Hier spielen sie woanders, auf einer Insel. Im Laufe des Jahres sind sie alle zu Disneys Markenzeichen für familienfreundliche Unterhaltung auf der Leinwand geworden, im Laufe natürlich dieser 100 Jahre. So sehen wir uns in der neuesten Veröffentlichung, in der neuesten Produktion Disneys Wish, wieder einmal einer traditionellen Es-war-einmal-Geschichte gegenüber. Die Bilder eines offenen Buches in der Eröffnungssequenz drehen sich um Magie, ein Königreich auf einer Insel und eine bezaubernde zentrale Figur, Aisha, und ein Bösewicht, der ihrem Traum im Wege steht, ist natürlich auch dabei. Die Geschichte spielt in einem wunderschönen, bezaubernden Inselkönigreich voller glücklicher Dorfbewohner, in seiner Mitte auf einem Hügel ein ebenso bezauberndes Schloss. Wir glauben, dass der König und die Königin gütig regieren. Als Zauberer magischer Kräfte hält er ihre Träume sicher, und zwar in kleinen Kugeln, die unter einer riesigen Kuppel schweben und bei näherer Betrachtung den wahren Traum eines jeden Einzelnen preisgibt. Aisha und ihre Familie feiern den 100. Geburtstag ihres Großvaters und die junge Frau wirft ihre wunderschönen langen schwarzen Zöpfe zurück und trägt ein langes Kleid in einem Stil, der irgendwo zwischen Mittelalter und orientalisch liegt, ebenso wie die vielseitige Architektur in dieser magischen, glücklichen Welt. Eine besondere Hoffnung, dies könnte das Jahr sein, in dem ihr Großvater seinen Wunsch von ihrem König im Rahmen der jährlichen Wunschzeremonie erfüllt bekommt, liegt daran, dass sie sich auch darum bewirbt, seine, die Königsassistentin zu werden, und legt natürlich ihr Vertrauen in diesen König. Die Dinge entwickeln sich anders, als sie sollen und wollen, natürlich, und wie in jedem Disney-Film ist natürlich am Ende nach vielen Entdeckungen, nach Gefahren, ein Happy End garantiert. Die Animation ist reizend, die Ausblicke verträumt, von im Wasser schwimmenden Booten bis hin zu durch den Himmel schwebenden Kugeln. Aisha und ihre Freunde, die sie unterstützen, sind schrullig und der böse Charakter ist in seinem Bestreben, alles zu kontrollieren, eigentlich größtenteils allein. Auch wenn dieser Film nicht zu den größten Filmerfolgen der Disney-Gesellschaft mithalten kann, so wird sicher, dass es ein unterhaltsamer Familiennachmittag für die ganze Familie sein wird. No,